Am nächsten Morgen trat Knecht seine Reise nach Belpunt an, dem Ferienhäuschen von De Signori. Das kleine Landhaus lag an einem Bergsee in den grauen Felsen versteckt. In der offenstehenden Haustüre sah er eine Gestalt stehen, einen Jüngling in farbiger Jacke und kurzer Hose. Tito erwartete ihn bereits. Knecht drückte ihm lachend die Hand und ließ sich von ihm ins Haus führen, wo auch die Magd ihn begrüßte und ihm ein baldiges Abendessen verhieß. Als er nun einem ungewohnten Bedürfnis nachgebend sich vor Tisch ein wenig auf das Ruhebett legte, wurde ihm erst bewusst, dass er von der schönen Wagenfahrt merkwürdig ermüdet, ja erschöpft war. Und während er den Abend mit seinem Schüler verplauderte und sich dessen Sammlungen von Bergblumen und Schmetterlingen zeigen ließ, nahm diese Müdigkeit noch zu. Er fühlte sogar etwas wie Schwindel, eine noch nie empfundene Leere im Kopf und eine lästige Schwäche und Ungleichmäßigkeit des Herzschlags. Dennoch blieb er bis zur vereinbarten Schlafenszeit mit Tito sitzen und gab sich Mühe, nichts von seinem Unwohlsein merken zu lassen. Am Morgen, als er im Hause erwachendes Leben spürte, stand er auf, fand beim Bett einen Bademantel bereitgelegt, den er über seinem leichten Schlafkleide anzog und trat, wie es ihm Tito am Vorabend gezeigt hatte, durch eine hintere Haustür in den halboffenen Gang, der das Haus mit der Badehütte und dem See verband. Vor ihm lag der kleine See, graugrün und unbewegt. Jenseits ein steiler, hoher Felsabhang mit scharfem, schartigem Grat, in den dünnen, grünlichen, kühlen Morgenhimmel schneidend, schroff und kalt im Schatten. Doch war hinter diesem Grat spürbar schon die Sonne aufgestiegen. Ihr Licht blinkte da und dort in winzigen Splittern an einer scharfen Steinkante. Es konnte nur noch Minuten dauern, so würde über den Zacken des Berges die Sonne erscheinen und See und Hochtal mit Licht überfluten. Tito erschien in der Badehose. Sie kommen im rechten Augenblick. Gleich wird die Sonne aufgehen. Ach, es ist herrlich hier oben. Tito blickte gespannt nach dem finsteren Felsgrat hinüber, hinter dem der Himmel im Morgenlicht wogte. Jetzt blitzte ein Stückchen des Steinrückens heftig auf, wie glühendes und eben im Schmelzen begriffenes Metall. Der Grat wurde unscharf und schien plötzlich niedriger geworden, schien schmelzend hinabzusinken, und aus der glühenden Lücke trat blendend das Gestirn des Tages. Zugleich wurden Erdboden, Haus, Badehütte und diesseitiges Seeufer beschienen, und die beiden Gestalten, in der starken Strahlung stehend, empfanden alsbald die wohlige Wärme dieses Lichtes. Der Knabe, erfüllt von der feierlichen Schönheit des Augenblicks und dem beglückenden Gefühl seiner Jugend und Kraft, reckte die Glieder mit rhythmischen Bewegungen der Arme, welchen bald der ganze Körper folgte, um in einem enthusiastischen Tanz den Tagesanbruch zu feiern und sein inniges Einverständnis mit den um ihn wogenden und strahlenden Elementen auszudrücken. Seine Schritte flogen der siegreichen Sonne freudig huldigend entgegen, wichen ehrfürchtig vor ihr zurück. Die ausgebreiteten Arme zogen Berg, See und Himmel an sein Herz. Niederkniend schien er der Erdmutter, Hände breitend, den Wassern des Sees zu huldigen, und sich, seine Jugend, seine Freiheit, sein innig aufflammendes Lebensgefühl wie eine festliche Opfergabe den Mächten anzubieten. Dies alles, gleich dem Lichtrausch des Sonnenaufgangs, währte nur Minuten. Ergriffen sah Knecht dem wunderbaren Schauspiel zu, in welchem der Schüler vor seinen Augen sich verwandelte und enthüllte, ihm neu und fremd und vollwertig als seinesgleichen entgegentrat. Beide standen sie auf dem Gehsteig zwischen Haus und Hütte, von der Lichtfülle aus Osten gebadet und von Wirbel des eben Erlebten tief erregt, als Tito, kaum hatte er den letzten Schritt seines Tanzes getan, aus dem Glückstaumel erwachte und wie ein beim einsamen Spielen überraschtes Tier stehen blieb, gewahr werdend, dass er nicht allein sei, dass er nicht nur Ungewöhnliches erlebt und getan, sondern auch einen Zuschauer dabei gehabt habe. Blitzschnell folgte er dem ersten Einfall, der ihm ermöglichte, aus der Lage zu entkommen, die er plötzlich als irgendwie gefährlich und beschämend zu erkennen meinte, und die Zauber dieser wunderlichen Augenblicke, die ihn so völlig eingesponnen und überwältigt hatten, kräftig zu durchbrechen. Wenn wir sehr schnell schwimmen, so können wir gerade noch vor der Sonne am anderen Ufer sein. Die Worte waren kaum hervorgestoßen, die Parole zum Wettschwimmen mit der Sonne kaum erteilt, so war Tito mit einem gewaltigen Satz, den Kopf voran, im See verschwunden, als könne er, sei es aus Übermut oder aus Verlegenheit, gar nicht rasch genug sich davon machen und die vorangegangene feierliche Szene in gesteigerter Tätigkeit vergessen machen. Das Wasser spritzte auf und schlug über ihm zusammen. Einige Augenblicke später erschienen Kopf, Schultern und Arme wieder und blieben, sich rasch entfernend, auf dem blaugrünen Spiegel sichtbar. Knecht hatte keineswegs im Sinne gehabt, zu baden und zu schwimmen. Es war ihm viel zu kühl und nach einer halbkrank verbrachten Nacht viel zu wenig wohl. Jetzt in der schönen Sonne, angeregt durch das soeben Geschaute, kameradschaftlich eingeladen und angerufen von seinem Zögling, fand er das Wagnis weniger abschreckend. Vor allem aber fürchtete er, den Jungen zu enttäuschen. Der Anruf war stärker als die Warnung, der Wille stärker als der Instinkt. Eilig zog er den leichten Morgenmantel aus, holte tief Atem und warf sich an derselben Stelle ins Wasser, an der sein Schüler untergetaucht war. Der See, aus Gletscherwassern gespeist und selbst im wärmsten Sommer nur für sehr Abgehärtete bekömmlich, empfing mich mit einer Eiseskälte von schneidender Feindseligkeit. Der See. Ich war auf einem tüchtigen Schauder gefasst gewesen. Im wärmsten Sommer nur für sehr Abgehärtete bekömmlich. Nicht aber auf diese grimmige Kälte. Mit einer Eiseskälte von schneidender Feindseligkeit. Wie mit lodernden Flammen umfasst. Ich war auf einen tüchtigen Schauder gefasst gewesen. Und nach nicht einem aber auf diese aufwallenden Brennens, die mich rasch ringsum in mich mit lodernden Flammen umfasste. Und nach einem Augenblick aufwallenden Brennens rasch in mich einzudringen begann. Der junge Schwimmer hatte des Öfteren zurückgeblickt und mit Genugtuung wahrgenommen, dass der Magister ihm ins Wasser gefolgt sei. Nun spähte er wieder, sah den anderen nicht mehr, wurde unruhig, spähte und rief, kehrte um und beeilte sich, um ihm beizustehen. Er fand ihn nicht mehr und suchte schwimmend und tauchend so lange nach dem Versunkenen, bis in der bittern Kälte auch ihm die Kräfte schwanden. Taumelnd und atemlos kam er endlich an Land, sah den Bademantel am Ufer liegen, hob ihn auf und begann sich damit mechanisch Leib und Glieder abzureiben, bis die erstarrte Haut sich wieder erwärmte. In der Sonne setzte er sich nieder wie betäubt, starrte ins Wasser, dessen kühles Blaugrün ihn jetzt wunderlich leer, fremd und böse anblickte. O weh, dachte Tito entsetzt, nun bin ich an seinem Tod schuldig. Und indem er sich trotz allen Einwänden an des Meisters Tod mitschuldig fühlte, überkam ihn mit heiligem Schauer die Ahnung, dass diese Schuld ihn selbst und sein Leben umgestalten und viel Größeres von ihm fordern werde, als er bisher je von sich verlangt hatte.